Dim, dim. Herzlich willkommen, Podcast UFO. Leute, sagen, wir hätten gerne ein Intro. Von wegen Intro. Da haben wir noch ein Intro. Bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam. Flut der Karibik. Yes. Alter, ey, wir waren gerade im Kino, mal haben uns den neuen Flut der Karibik angeschaut. Holy shit. Javier Bardem. Holy shit. Bardem. Babing, babang, babam, sag ich mal, ey. Aber Hans Zimmer dann auch mal dann so zu Hause sitzt und hat ein Ohrwurm davon und singt die ganze Zeit so, Fluch der Karibik, Fluch der Orlando Bloom und Johnny Depp und Javier Bardem. Glaube ich schon. Ich glaube, das ist die größte Anerkennung, die ein Komponist haben kann. Halt. Ja. Herzlich willkommen zurück zum Zügel an die Gags. Zügel an die Folge, Gags. Das Podcast-UFO. Wir sind wieder da. Wir haben überlebt die große 2017er 102. Pfingstfeier. Pfingsten. Alter, Pfingsten, Alter. Holy shit. Diese Folge wird euch präsentiert von 8 Flaschen Mate, die jeder von uns zugenommen hat. Alter Vater. Wie man vielleicht ein bisschen merkt. Ey, ich hatte meinen Pfingsthut, glaube ich, 2 Wochen am Alter. Stück an. Der Pfingstbaum hat gebrannt, sag ich dir. Der hat gebrannt. Die ganze Stadt war dann am Pfingstbaum versammelt. Klar, wie man das halt so macht. Ja. Haben dann diese ganzen Bänder, die Pfingstbänder am Pfingstbaum befestigt. Was hast du zu Pfingsten bekommen? Wie immer ein Schwein. Tatsächlich. Ja, aber das ist doch Standard. Die meisten Leute bekommen ein Schwein zu Pfingsten geschenkt, um es dann zu essen mit der ganzen Familie. Ein Schwein, in dem ein Truthahn gestopft ist, ja. In dem eine Weihnachtsgans gestopft und ist. Und meine Pfingstzahl dieses Jahr ist die 19. 17. Ey, ich bin 17. Fast. Beides Primzahlen. Aber Primzahlen! 3, 7, 18! Ey, das Primzahlenfest kommt erst noch. Ja, stimmt. Da freue ich mich auch schon drauf. Du hast gerade im Vorgespräch, wo wir überlegt haben. Auf dem Weg von unserem Büro zum Studio. Wir überlegen, das ist ja alles nicht spontan. Es gibt einen Sendeablauf. Wir überlegen uns die Gags vorher mit unseren Autoren. Und dann hast du gesagt, in diesem Vorgespräch, worum es darum ging, den Content ein bisschen anzuführen, hast du gesagt, ja, wir machen halt gut 20 Minuten heute. Darauf wollte ich mal kurz eingehen. Was bedeutet, das habe ich noch nie verstanden, wenn man sagt, eine gute Stunde. Meint man dann mehr als eine Stunde? Meint man leicht weniger als eine Stunde? Aber meint man um eine Stunde herum? Weil wenn du sagst, ja, lass es mal gut 12 Uhr gewesen sein oder es hat ungefähr eine gute Stunde gedauert, was meint man dann? Also, warum sagt man nicht eine Stunde? Einerseits kann gut ungefähr heißen, das war so um gut 12 Uhr. Aber ungefähr Uhr rum. Ist doch nicht richtig, gut. Aber ich glaube, in der Hinsicht heißt es, ich würde sagen, auch nach dem Schnitt noch solide 20 Minuten. Was meinst du? Also gut ist der Vorbegriff von solide. Solide ist noch besser als gut. Wie lang habt ihr, ich möchte jetzt nicht ins Zotige gehen. Sorry. Florian hat seine zotige Phase gerade. Er ist nicht obszön unterwegs. Ich weiß. Doch, nur heute hat er sich einen Finger durch die Hose vorne gesteckt und alle dachten, es wäre sein Penis und er hat sich darüber kaputt gelacht. Das stimmt. Ich hab auch mit der linken Hand, wie wenn so ein Italiener Molto Bene sagt, wie auf so einem Pizzakarton, habe ich so einen Kreis gebildet mit Zeigefinger und Daumen und habe dann den rechten Mittelfinger in einer rapiden Abfolge von Stößen durch das entstehende Praktikantin Loch. Uljana wurde ganz rot. Da, das stimmt. Bei dieser aber nicht im Gesicht. Geste. Bau, bau, bau, bau, bau. Widerlich. Man weiß nicht genau, wie es gemeint war. Zwei. Ich würde sagen, also kurz nochmal. Es gibt auch knapp eine Stunde. Und knapp eine Stunde ist weniger als eine Stunde, oder? Es hat knapp eine Stunde gedauert. Ja, wenn ich jetzt einfach so sage, so, ja, wie lange habt ihr getanzt? Und ich sage, gute 20 Minuten. Dann sage ich, 20 Minuten, oft hat man das Problem, dass Dinge als Übertreibungen verstanden werden, wenn sie es gar nicht sind. Mhm. Zum Beispiel, sag mal, ey, und dann habe ich 3 Stunden lang auf den Zug gewartet. Leute verstehen oft, er hat eine lange Zeit auf den Zug gewartet, aber du möchtest sagen, nein, ich habe wirklich 3 Stunden lang. Oft sagt man auch so, boah, mein Gott, ich stand am Lidl wieder 3 Stunden lang in der Schlange. Dann meint man, ja, dann meint man wahrscheinlich nicht selten 3 Stunden. Selten 3 Stunden. So, aber das Problem obwohl ist, die Kastenverhältnisse bei Lidl wirklich ist unter ein Thema, aller Sau dazu sind. Unser Lidl-Podcast sei empfohlen, aber das ist tatsächlich so ein Ding, was sagt man, wenn man tatsächlich 3 Stunden lang in der Lidl-Kasse stand? Und da muss man dann sagen, Sachen wie gut, ich stand gute 3 Stunden in der, aber wohl das auch. Nee, du, dann nimm mich ernst. Du kommst nicht aus der Schlange. Ich stand gute 3 Stunden in der Lidl-Warteschlange, dann würde ich sagen, sagen, was, echt? Weil das klingt nicht nach einer Übertreibung. Ja. Ich stand knapp 3 Stunden in der Lidl. Diese ganzen Wörter, die sind alle unbrauchbar. Werft die mal weg. Das Problem ist, Ironie frisst ja alles auf. Egal, welche Verteidigungsmaßnahmen du der Ironie oder Übertreibung, was jetzt beide ähnliche Stilmittel sind, egal, welche Hindernisse du versuchst, denen in den Weg zu werfen, sie fressen es ja auf. Ja. Also auch so Sachen wie Kappa. Dass man im Streaming-Kosmos sagt man, oder im generellen Gaming, weiter im Gaming-Kosmos sagt man Kappa, als Ironie etwas ironisch Symbol gemeint ist. Ja. Aber dann fangen Leute an, das auch wiederum ironisch ich zu weiß sagen. Und auch Ironie ironisch. Und du hast aber in dieser Falle, das merken wir auch selber beim Erstellen dieses Podcasts, wir haben schon so manche Sachen, also wirklich manche gesellschaftliche Probleme haben wir mit dem Seziermesser genau, sagen wir mal, euch offenbart und dahingelegt. Und wir haben die Gesellschaft auseinandergepflückt. Aber man wird es uns halt niemals glauben, weil wir halt diesen Ironie, das Damoklesschwert der Ironie bei uns hängen haben. Ja. Aber es ist nicht mal Damoklesschwert, es ist so ein Schwert, was die ganze Zeit in uns reinsticht, an so einem Gummiband. Ja, es ist eher so ein Zahnstocher mit einem Stück Käse drauf, so irgendwie, wo die Weintraube schon runtergefallen ist, sowas in der Richtung. Aber du hast ja tatsächlich, ich glaube, das war auch das Problem von Hitler, der meinte so tausendjähriges Reich und alles das so. Das war das Problem von Hitler? Hauptproblem. Und alle so, ja, ein langes Reich halt. Und er so, nee, ein tausendjähriges Reich. Metaphorisch für ein langes Reich. Nee, schreibt bitte genau 1000 Jahre. Was machen wir im Jahr 1000? Von heute. Herr Hitler. Herr Hitler. 3000. Ich habe noch kurz eine Frage. Also die ganzen Belege, die gehen jetzt auch nur bis zum Jahr 1000 von heute. Ja. Ganz kurz, warum reden Sie so anders, wenn Sie nicht in der Öffentlichkeit stehen? Ich muss meine Stimme schonen. Okay. Also, die Frage ist ja, was passiert im Jahre 2933? Dann ist Schluss, dann ist finito. Sagt wer? Fine. Ich sag, hallo, ich bin der Führer. Das ist dann Schluss, Punkt. 2933 ist hier Schicht im Schacht, Freunde. Das sagen auf Sie. Den Tag. Sie sagen das, Herr Hitler, oder? Ja. Sorry, eigentlich ist das meine normale Stimme. Das ist Ihre normale Stimme? Das ist meine Stimme, wenn ich versuche, meine andere Stimme zu schonen. Und wenn Sie wütend sind, was machen Sie dann für eine Stimme? Ach, jetzt aber, sag mal! Ich komme aus dem... Unabhängig davon. Im Ausland sprechen Sie ganz, mit Ihrer Freundin sprechen Sie auch ganz anders. Alle Briefköpfe nochmal einstampfen. Ihr habt das komplett missverstanden. Ihr habt gesagt, ein heiliges, sehr langes Reich. Ich meine wirklich tausendjährig. Ich meine das wirklich so. Nur weil es eine gerade Zahl ist. Wusstest du zum Beispiel, dass das erste Mal, als der Mount Everest. Als der Mount Everest gemessen wurde, haben die den gemessen und dann war der, glaube ich, sagen wir mal, Punkt 300 Meter. Das ist lustig. Aber auf den Punkt. Und dann haben die gesagt, das glaubt uns niemand und deswegen haben die Zahl gefälscht und haben halt sowas wie 3000... Haben die so einen großen Hammer genommen und haben die Gipfel abgeschlagen. Ja. Und dann haben die, glaube ich, sowas wie 3004 Meter. Das ist lustig. Obwohl der Punkt 3000 Meter... Aber alle sagen, ja, da hat der gerundet, das ist keine akkurate Zahl. Das ist wirklich lustig. Das ist ein riesiges Problem. Das ist genauso, wenn jemand irgendwie du die Zeit messen musst, für jemanden, der die Luft anhält. Und dann kommt der hoch und du sagst 2 Minuten. Er sagt, ja, du hast nicht aufgepasst. Du hast die ganze Zeit nur auf deine Handgelenke geguckt, ohne dass deine Uhr ist. Kann ich dein Handgelenk mal sehen? Ich glaube auch, im Guinness-Buch der Rekorde kommen, angenommen, man nimmt mal alle Zahlen der Welt. Und je nachdem, Gaußsche Normalverteilung, was kommt am häufigsten vor? Und alles kommt einigermaßen gleichmäßig vor. Und die Chance, dass eine Zahl auftritt, ist genauso groß, dass die andere Zahl auftritt. Ich glaube, es kommt verhältnismäßig wenig gerade Zahlen im Guinness-Buch der Rekorde vor. Mhm. Weil ich glaube, weil die meisten... Extrem interessanter Fakt. Ja, ohne Scheiß, weil ich glaube, wir sind Nischen-Podcast jetzt. Aber ich glaube, dass die meisten Leute nicht zugeben dann, gut, du hattest so und so viele Hotdogs in 5 Minuten gegessen. Nee, da hast du aber nicht richtig aufgepasst. Minuten, 2 Sekunden. Das waren schon 5 Minuten. Gibt es eigentlich einen Weltrekord für den erbärmlichsten Versuch eines Weltrekordes? Also der schlechteste Weltrekordversuch aller Zeiten. Ich glaube, irgendwo an Regel 2 des Guinness-Buch der Rekorde ist keine Meter-Gags. Das ist, glaube ich, so Regel 2. Regel 1 ist keine schlechten Rekorde. Keine Negativ-Rekorde. Regel 2 ist keine Meta-Gags in diesem Buch. Aber sowas wie der dümmste Mensch gibt es doch, oder? Wie soll man das messen? Das ist doch objektiv nicht messbar. Doch, klar, IQ. Ja gut, dann kannst du halt sagen, der niedrigste IQ. Hast du mal einen IQ-Test gemacht? Warum macht man das hier in Deutschland gar nicht? Ja, ich habe einen IQ von Lisa Simpson. War nicht der offizielle IQ-Test, glaube ich. Aber auf jeden Fall, die Seite sah seriös aus. Ich bin orange. Ja. Nee, aber es stimmt. Aber IQ, ich glaube, ich glaube, je dümmer man ist, desto. Sagt er und lässt dabei einen Stift fallen, den er benutzt hat, um seine sehr wichtigen Informationen in die Luft zu malen. These. Je dümmer man ist, Tresen, desto eher möchte man sein IQ wissen. Gegenthese. Gut. Akzeptiert. Je schlauer man ist, desto mehr möchte man sich darin bestätigt wissen, ergo seinen IQ wissen. je klüger man ist, desto weniger wichtig ist einem die objektive eigene Klugheit. Weil je mehr man weiß, desto mehr kennt man die Limitationen von sich selbst solcher Systeme und hält sich eher dumm. Nee, nicht dumm, aber man weiß, es ist vielleicht nicht so wichtig. Und wenn du dumm bist, These? Willst du auf jeden Fall einen Beweis dafür haben, dass du vielleicht klug bist. Und je dümmer du bist, je dümmer du bist, desto klüger denkst du, bist zu sein. Das glaube ich nicht. Überproportional. Nicht direkt. Gegenthese zu meiner Gegenthese. Gut. Je schlauer du bist, desto mehr weißt du um die Schwächen dieser sogenannten objektiven Qualitätsintelligenzquotient-Messungssysteme. Deswegen willst du das nicht wissen. Antwort auf deine erste Gegenthese. Je schlauer du bist, desto mehr Erfolg hast du, desto weniger bist du darauf angewiesen, dich an eine objektive Zahl deiner Klugheit zu hängen. These, wir haben die Hörer verloren. Ja. Ach, ganz angenehm eigentlich. Wir waren so ein paar Wochen nicht da. Ja, aber ich sag mal so, wir haben Pfingsten genossen und draußen war auch schönes Wetter. Es ist sommerlich geworden und ich wollte mal ein Rezept loswerden. Weißt du, ich hab immer gesagt, ich habe euch immer beneidet. Also so Leute wie du und auch manchmal Jan Böhmermann, die dann so Rezepte raushauen. Und ich konnte da nicht mitreden, weil du haust mal ein paar Rezepte raus. Das sind diese Grillbananen, hast du die Grillbananen? Ja, Grieber, ja. Mhm. Ja, so, und ich habe nie ein Rezept auf meinem Handgelenk schütteln können. Und deswegen wollte ich jetzt mal ein Rezept sagen. Und zwar habe ich am Wochenende... Töpfe, Pfannen, Herd auf 5 und Salz bereit. Hier ist Stefans Küchentipps. Rezepte. Und zwar selbstgemachte Zitrone-Ingwer-Limonade. Ihr nehmt ein zeigefingergroßes Stück Ingwer, schneidet das in kleine Stückchen, nehmt 2 Esslöffel Zucker. Man muss jetzt sagen, Stefan hat die größten Finger der Welt. Ja, nehmt ihr vielleicht 2 Stücke Ingwer, schneidet das in kleine Stückchen, macht 2 Esslöffel Zucker drauf, dann den Saft einer Zitrone und gebt 1 Liter kochendes Wasser hinzu in diesen Topf. Lasst das Ganze für 2 Stunden lang stehen, dann das Ganze schön in ein Glas mit Eiswürfeln und dann noch ein bisschen Minze, so Minzblätter drauf. Und das schmeckt mega gut. Selbstgemachte Zitrone-Ingwer-Limonade. Und ich sag mal so, Verwandte, Freunde waren begeistert. Ich habe mir so einen Limonadenstand aufgebaut, schön 2 Euro draufgeschrieben pro, und dann kam die Nachbarschaft vorbei und hat sich in diesen hitzigen Tagen hat sich eine Erfrischung geholt. These: Je mehr Zutaten etwas hat, desto schlechter ist es. Ich sage, eine Zitronenlimonade ist immer besser als eine Zitronen-Ingwer. Habe ich Limonade. Probiert. Ich habe nebenbei aus der gleichen These heraus, habe ich nämlich nebenbei den Versuch gemacht, normale amerikanische Limonade einfach nur mit Zitrone und Zucker zu machen. Zucker brauchst du halt einfach, um diesen Säuregehalt irgendwie zu kompensieren. Und tatsächlich fehlt was. Es fehlt so ein bisschen so eine Schärfe. Und wenn du, man nimmt euch ein bisschen weniger Ingwer, den schmeckst du gar nicht mehr so raus, aber der macht einfach so einen wohligen Teppich darunter. So einen wohligen Beigeschmack bringt der halt. So ein bisschen Schärfe rein, aber es ist halt so ein bisschen deftiger. Es ist aber echt interessant. Ich will jetzt ja gar nicht auf dieses Hipster-Köln-Ehrenfeld-Bashing aufspringen, aber wenn man hier zum Beispiel irgendwo eine Eisdiele gibt, es werden immer mehr Eissorten mit mehreren Komponenten. Mhm, früher gab es halt Kirsche, Joghurt, halt so einzelne Worte. Ja, Haselnuss, Zitrone. Und jetzt ist es halt so Ingwer, Minze, Salbei. Ja. Und ich will überhaupt nicht darauf eingehen, dass das jetzt irgendwie uncool ist oder Bashing oder so. Es ist mir nur rein objektiv aufgefallen, dass die Mehrkomponenten-Eiscreme in Mode ist, wo ich mir überdenke, so, das ist eigentlich ein Zugeständnis, dass es nicht ganz so geil ist, weil eigentlich, es hätte schon geil sein müssen, bevor du die Salbei dazu tust. Ich dann mach von mir aus eine Salbei-Eis, das aber dann halt richtig geil nach Salbei schmeckt, und vermische es nicht mit anderen Sachen, weil am Ende ist es dann nur so, ja, es ist halt so von beiden so ein bisschen was. Und vor allem verlierst du auch Leute. Weil, also bei mir ist es bei Smoothies immer so, dann stehe ich vor diesem grünen Smoothie und dann steht da drin, wow, geil, Banane, cool, Apfel, wow, geil, Kirsche ist auch noch dabei, was, Spinat? Mm. Verloren. Ja. Bei dem Roten stehst du dann dabei und denkst dir, wow, geil, Himbeere, wow, geil, Johannisbeere, wow, geil, Stachelbeere, what, rote Beete? Und du hast immer eine so eine Zutat, die dich rauskegelt einfach. Ja. Und dann hast du keinen Bock mehr auf diesen Smoothie. Und es ist so ein bisschen aber dieses Hipster-Ding, weil die meisten Hipster, die trinken das dann trotzdem. Ja. Weil es geht weniger darum, dass du dir selber einen Gefallen tust, als darum, was du gerade nach außen präsentierst. Ja, das stimmt natürlich, aber ich glaube... Aber auch, ich will nicht bashen. Ich will nicht bashen, auf gar keinen Fall. Aber ich glaube, die immer mehr Hersteller reagieren ja da auch drauf, auf diese Bedenken, die du ja gerade und wollen Hipster verarschen, meinst du? Nee, und schreiben dann zum Beispiel drauf so, Apfel, Kirsche, Erdbeer, Mango, Rhabarber, in Klammern, aber das schmeckt man nicht so stark raus, Minze, Zimt, sowas. Einfach, weil sie wissen, das ist ein problematisch, so dass schreiben sie, aber nicht so viel, Leute, keine Sorge, ja. Schmeckt man nicht so sehr raus. Ja. Ey, ich weiß gar nicht, was der Hybris ist. Mein Gott, ist alles cool. Seid einfach, wie ihr meint zu sein. Du bist ja Captain Obstsalat. Du ballerst ja jeden zweiten Tag irgendwie einen Obstsalat rein, wo ich mir einfach denke, These, ich würde lieber 20 Kirschen essen, als 10 Kirschen und 10 Erdbeeren, als einen roten Salat. So, ich bin das übergegangen, dachte mir, ich bin Purist. Ein ausgewogener Salat sieht gut aus. Also da brauchst du aber auch dann anstrengend viele Zutaten. Und ich bin irgendwann dazu übergegangen, einfach das, was ich am liebsten mag, Himbeeren und Bananen, zusammen zu würfeln. Und das habe ich dann genommen. Dann sagen Leute, also ein komischer Obstsalat, aber ist einfach das, was mir am besten geschmeckt. Das sind einfach die besten zwei Zutaten. Das ist dann vielleicht kein Salat, in streng genommen, aber ich meine, ich esse dafür das, was mir gefällt. Ich glaube, diese Mischsorten sind eine Reaktion auf die Entscheidungsmüdigkeit von vielen Konsumenten, die einfach sich nicht entscheiden können, will ich jetzt die Bananen oder will ich die Ingwer-Eiscreme? Also nehme ich die Bananen-Ingwer, weil sie immer das denken, es gibt Mehrwert. So, da ist die Wahrscheinlichkeit, sich falsch zu entscheiden, geringer, weil du mehr Stichproben nimmst. Und deswegen glaube ich, wird es mehr genommen, gar nicht, weil es besser ist, sondern weil die Leute eher Fehler vermeiden wollen. Zu sagen, ich habe mich für Bananen entschieden, ich hätte eigentlich Joghurt gewollt. Aber die Eiscreme selbst ist vielleicht besser, wenn sie nur Einzelsorten sind. Einfach mal auch dazu stehen, zu sagen, hey, ich will heute ein fucking Erdbeereis und nicht ein Erdbeerkirscheis. Hm. Heute also was ist These, an der Erdbeere? Dieser Mischmasch an Zutaten ist die Reaktion an die Entscheidungsskepsis der modernen Gesellschaft. Richtig. Und deswegen könnt ihr dem entgegenarbeiten, indem ihr einfach straight sagen, auch mal sagen, 5 Kugeln Banane. Ey, diese Pause hat uns nicht gut getan. Naja, wir fangen an, Thesen zu stellen, komisches Deutsch zu sprechen, so ein intellektuellen Deutsch, weil es uns auch nicht gut steht und wir auch plötzlich anfangen, langsam zu sprechen einfach. Ja, aber du sagst ja, was man über Pfingsten sagt, ne? Tatsächlich, ich war früher als Kind jedes Jahr in Italien im Urlaub. Und da gab es natürlich auch immer Eis, viel Gelato. Wow. Und da gab es dann manchen Eisdielen, weil das war so ein Touristenort, so, wo halt einfach viele Deutsche waren und so. Und ich glaube, da ist das Problem auch von vielen Eisständen, dass sie sich abheben müssen von anderen Eisläden. Und das ist ganz klar. Und deswegen gab es eine Eisdiele, die auch genau nur deswegen von uns immer besucht wurde. Und zwar, weil es das Konzept von halben Kugeln gab. Eine Kugel kostet 1 Euro, aber du kannst halbe Kugeln kaufen. Du kannst also sagen, ich hätte gern halbe Kugel Schoko, halbe Kugel Vanille und zahlst dann 1 Euro dafür, dass du dann eine Kugel hast. Und wir haben irgendwann rausgefunden, dass 2 halbe Kugeln mehr sind als eine ganze Kugel. Dass also man nimmst du 2 halbe Kugeln Zitrone. Exakt. Und genau das haben wir angefangen zu machen. Aber dann sagt der doch, nee, dann nimm doch einfach eine ganze. Wir haben nämlich gesagt, ja, ich hätte gerne bitte eine halbe Kugel Banane. Und eine halbe Kugel Banane. Oder? Oh, dann bist du ein Arschloch. Du kannst aber auch so tun, als hättest du dich vertan. Ich hätte gerne eine halbe Kugel Banane. Ach, habe ich halbe gesagt? Eine ganze Kugel Banane. Ja. Und dann macht er vielleicht noch eine ganze drauf. Dann hast du 1,5 Kugeln, was mein Gag gerade komplett ruiniert hat, aber. Ey, aber wir haben uns das Eis ercheatet und dachten uns, wir sind die fucking Besten der Welt, weil wir diesen Glitch rausgefunden haben. Dem Typ ist das scheißegal, das Eis ist nichts wert. Ja, toll. Und von daher mittlerweile hast du ihn in den Ruin getrieben und ganz Norditalien mit ihm. Generell, ich weiß nicht, warum das nicht mehr Leute verstehen. Gerade Lieferservices. Wenn ihr einen Lieferservice betreibt, es gibt einen Lieferservice, der liefert immer mehr, als man bestellt. Und ich dachte mir, das ist das Beste, was man machen kann. Das ist so klug, weil das ist die beste Werbung, die man überhaupt nur machen kann. Es gibt für den Konsumenten, für den Besteller kein besseres Erlebnis, als mehr zu bekommen, als man möchte. Gerade, und es ist ein Sushi-Laden, und gerade ich glaube als Sushi-Laden, weil da gibt es ja 1000 verschiedene Maki-Rollen und Gedöns, der hat immer was übrig. Jeden Tag am Tagesende hat der was übrig, weil der macht halt 50 Eier, 50 Spargel, 50 Gurken, 50 Kiwi-Sushi, so, und dann bleibt was dann übrig. Für den ist es doch scheißegal. Ja. Einfach dann noch so vier Rollen dazu. Zu sagen. Und du denkst dir nämlich, weil du gerade bei Lieferservice musst du lange darauf warten, dass was kommt. Das heißt, deine Erwartungshaltung ist hoch. Das Schlimmstmögliche, was passiert, ist, wenn du das Falsche oder zu wenig kriegst. Aber im Gegenteil, was mega gut ist, wenn du zu viel kriegst. Mhm. Und ich glaube mittlerweile nicht mehr, dass das ein Fehler ist, sondern der das kalkuliert macht. Ein Und das ist genial. Fingerzeig auf die Wegwerfgesellschaft. Aber ich würde immer wieder dort bestellen. Und ich rate jedem von euch, das ist das Beste, wenn du irgendwie bei Amazon was bestellst und dann ist da noch was Bonus dabei. Irgendwie, keine Ahnung, so ein dann Stück. Dann schreiben sie sich ein, kannst du bitte zurückschicken und dann bist du Riesenaufwand, du musst die Post gehen. Ich meine, kleiner Tipp, letztens wollte ich zum Beispiel Gulasch bestellen und dann ist mir aufgefallen. Du bist der merkwürdigste Mensch der Welt. Dass wenn man, sogar veganes Gulasch kannst du komplett vergessen. Aber ich habe dann eingegeben, Gulasch, Ich habe zu dir doch gesagt, niemand bestellt Gulasch, du bist ein Riesenidiot, du bist ein Riesenarschloch, du bist ein, dann habe ich noch andere Schimpfwörter benutzt. Warum haben Leute was gegen Gulasch? Das verstehe ich niemand nicht. Niemand bestellt Gulasch. Ich habe letztens Mad Men gesehen und ich glaube in der sogar ersten oder zweiten Folge von Mad Men sind die zusammen essen, er und seine Frau, und sie bestellt sich dann beim Restaurant dann irgendwie so einen Fisch mit Spargel und halt irgend so ein feines Gericht. Abfällig gegen Fisch plötzlich. Nein, aber nee, ganz im Gegenteil. Fisch ist ein tolles Gericht, das kompliziert zuzubereiten ist. Und er, Don Draper, der per Definition coolste Typ der Welt, was bestellt er sich? Gulasch. Und da dachte ich mir, geil, ich bestelle mir auch ein Gulasch. Allein so vom Klang her, also selbst der sich einen Namen ausgedacht für Gulasch, der hat sich auch schon gesagt, es ist Gulasch, das ist auch so Wegwerfgeräusch. Ich glaube, Eintöpfe generell haben einfach einen niedrigen Status. Ich würde mir auch in einem Restaurant nie eine Suppe oder was Eintopfiges bestellen, weil ich immer das Gefühl habe, es ist das nicht wert, weil in einem Restaurant willst du irgendwas bestellen, was du selber nicht machen kannst. Ich meine, ich kann auch kein Gulasch kochen. Aber so ein bisschen hat das was vom Wortklang zu tun. Weil überleg mal, Sangria ist halt auch nur so die Früchtereste und die Cocktailreste eigentlich zusammengemixt. Und dann war das halt so dieser billigste Trunk, der dann entstanden ist. Und den hat man dann irgendwann angefangen zu verkaufen. Und es heißt aber Sangria. Ja. Deswegen dann bestellst du dir den Sangria und fühlst dich gut damit. Aber ein Eintopf, was da früher auch mal so, dass alles zusammengeworfen war, was es dann irgendwann, was es gab. Es hat auch, glaube ich, noch einen anderen Namen im Mittelalter gehabt, aber wo dann einfach alles zusammengeworfen war, was irgendwie übergeblieben ist. Die ganzen Reste. Eintopf, ja. Ja, stimmt, der eine Topf, wo alles reingegangen ist. Ja. Ja. Aber tatsächlich, ich kann meinen Erfahrungsbericht mitteilen. Und zwar, wenn man Gulasch liefern eingibt bei Google, kommt man auf der dritte Suchergebnis ist lieferando.de. Und zwar auf lieferando.de/Gulasch findet man ein Rezept für ein Gulasch auf einer Seite von einem Lieferservice. Das ist wie, als ob du bei der Post eingibst, wie schicke ich ein Paket, und da ist eine Anleitung, wie du am besten Tauben züchtest, Brieftauben züchtest, um es selber zu machen. Es ist so bescheuert, weil... Es ist so dumm. Es ist so dumm und es hilft einem auch gar nicht. Nein. Das Letzte, was man haben will, wenn man Gulasch bestellen möchte, ist ein Rezept, wo man sich so... Das ist das absolute Gegenteil. Vor allem glaub nicht, dass man zuerst auf den Gedanken ist, ich könnte es auch selber machen, dann proaktiv entschieden hat, es doch zu bestellen. Stimmt. Und dann wieder das selber zu machen. Ich kann selbst meine Hände verwenden. Und dann so einfach nur so ein Wort, sie haben Hände. Also, ja, scheiße, stimmt. Ja, fick. Könnte ich jetzt auch selber machen. Ich war komplett enttäuscht. Ich war komplett durch den Wind. Und ich habe im Endeffekt keinen Gulasch bestellt, weil es einfach so deprimierend ist, wenn selbst ein Lieferdienst kapituliert und sagt, mach selber, Alter. Es ist wirklich für uns besser, du machst es selber, als dass wir uns darum kümmern, deinen scheiß Gulasch zu bekommen. Es wollen also, These, es wollen so wenig Leute Gulasch haben, dass es sich für diese Lieferservices allein fürs Image mehr lohnt, ein Rezept für Gulasch zu schreiben, um Leute zumindest so ein Service-Ding mitzugeben, um sie vielleicht wieder auf die Seite zu locken, als wirklich aktiv dafür zu sorgen, dass man Gulasch verschicken kann. These, je mehr Rezepte von etwas es gibt, desto weniger wird es selbst gemacht. Das ist Gegenthese, das Gegenteil von dem, was du gerade gesagt hast. Akzeptiert. Dankeschön. Irgendwann ist mal vorgeworfen, dass wir immer die gleiche Meinung hätten. So sehen wir diskutieren es dann nicht aus, aber wir sind offensichtlich nicht immer der gleichen Meinung. Für mich haben Rezepte eine abschreckende Wirkung. Immer wenn ich irgendwie denke, ach, jetzt geil mal Tzatziki machen und ein Rezept und dann sind es allein schon 8 Punkte, sag ich, nee, lass ich, kaufe ich. So, ich habe noch nie ein Rezept gesehen, was meine Freude, etwas zu machen, erhöht hat. Es hat es immer erniedrigt. Und dann, wenn die Motivation nicht wahnsinnig hoch war. Erstaunlich wenig Zutaten, die du alle da hast, dann hast du diesen freudigen Aspekt. Was hat die niedrigsten Zutaten? Panna Cotta zum Beispiel ist Sahne und Gelatine. Nicht mehr. Ich dachte immer, wow, Panna Cotta, irgendwie was total Abgefahrenes. Warum verdient es dann einen eigenen Namen? Ja, ich glaube, es ist doch noch was an. Aber es ist... Wir wissen sehr wenig darüber. Aber nee, nicht, doch, Panna Cotta ist Sahne und Gelatine. Warum verdient das dann einen eigenen Namen? Aber ja, vielleicht heißt es das auf Italienisch. Panna Cotta. Panna. Penne Panna. Weiß ich nicht. Haben wir schon mal unsere berühmte Antipasti-Pasti-Diskussion eigentlich geführt? Oh, ey, das ist gefährlich. Das ist richtig gefährlich. Ernsthaft. Also wirklich, kein Scheiß. Das ist wirklich eine gefährliche Sache. Weil ich würde es nicht anpassen. Ja. Hm? Vorsicht. Aber es ist das Gegenteil von Anti. Ich würde wirklich aufpassen. Was heißt Anti auf Italienisch? Fangen wir mal so an. Gegen. So. Oder meinst du andersrum jetzt? Nee. Contra. Ist mir auch ein zu heißes Eisen. Antipasti und Pasti und Feminismus sind zwei Dinge, die ich nicht anfassen will, ey, in diesem Podcast. Wisst ihr, was mich so richtig am Islam abfuckt? Florentins Hassecke! Heute, Leute, was ihn so richtig am Islam abfuckt. Fucking. Aber man muss ja auch mal sagen, dass. Mein Gott, nur weil ich einmal. Aber es ist doch so, es ist doch, schau doch mal hin. Genozid. Das war Florentins Hassecke. Man muss auch mal ein bisschen politische Stellung beziehen. Nee, ich finde, du hast auch ein paar richtige Punkte angesprochen. Ja, es stimmt, es stimmt. Ich war am Wochenende im Gartencenter. Frag nicht, warum. Ich sehe schon wieder, deine Augen haben gezuckt. Ich war am Wochenende im Gartencenter und mir ist aufgefallen, und da möchte ich mal wirklich eine ernsthafte Frage an Leute mit Garten da draußen stellen. Oh Gott. Aus persönlichem Interesse. Weil erschreckenderweise waren 50% dieses gut sortierten Gartencenters waren diese Statuen, die man im Garten hat, wo ich mir dachte immer, wer kauft sowas? Mit diesen diese, so kleine so Gargoyles. So wirklich, wo man denkt, wow, wo man mal ganz kurz dazu. Diese Gargoyles, die man kennt, so auch von so Jugendromanen, so wenn man diese angenommen, so Cover, genau, so von Jugendromanen, ja, wo man dann diese Säulen hat und da oben drauf ist so eine Fledermaus oder so ein Gargoyle, so ein Grinch. Und dann diese Dinger, so Kobolde. Und das war wirklich 50% dieses Ladens. Und es war ein ganz normaler, ein Dena Gartencenter, waren halt diese Steinfiguren. Dena? Dena. Dena. D-E-H-N-E-R. Okay. Und das habe ich mich gefragt, wer kauft sowas? Weil was ist das? Ich fand das so beeindruckend, dass wirklich offensichtlich das so gekauft wird, dass man wirklich 50% des Ladens damit ausstattet. Weil. Ich finde auch, krasser kann man den zivilisatorischen Verfall unserer Gesellschaft nicht darstellen. Früher, so reden wir mittlerweile. Im vor Alter. Zwei Wochen haben wir noch ganz normal gesprochen. Da haben wir noch so Bodygames. Im alten Rom war der Steinmetz der höchst angesehene Beruf. Das waren Künstler, die waren weltbekannt. Ja. Die haben wirklich aus Marmor haben die Menschen geschaffen. Die haben fallenden Stoff imitiert, wo man wirklich darüber gestrichen hat und dachte, wow, das ist unfassbar. Der menschliche Körper zelebriert in Marmor gefasst, unfassbar. Mhm. Und heute kostet er das für 3,99 € irgendwie aus Pappmaché bei Dena. Wo ich mir einfach denke, so, das bei war Unge. Früher einfach. Es gibt aber auch noch Unge und Revi. Und Grong, ja, und German Let's Play und so, das möchten wir hier sagen. Aber das ist tatsächlich für ein kompletter Verfall. Verfall. Was ist denn mit Steinmetzen los? Die machen Grabsteine. Friedhöfe, ja. Grabsteine. Tatsächlich habe ich gelesen, immer mehr wollen Kremationen haben, Kremarien. Und das ist kulturell nicht gedacht. Mhm. In unserem Kulturkreis sind Kremationen nicht gedacht, traditionell. Es gibt keine Tradition und Rituale für Kremationen. Das ist etwas, das es nicht gibt. Ja, es gibt es wurde Beerdigung mittlerweile. Ja, aber es gibt auch Niederlassung der Urne. Gibt tatsächlich, ja, aber beim Wikipedia-Artikel unter Trauer, ich habe Trauer gegoogelt, gab es tatsächlich einen Abschnitt, der heißt, es entstehen neue Rituale zur Beisetzung von Kremationen. Hm. So, man wirft dreimal hoch und ruft. Und ja, genau so. Hot, hot, hot. Man muss sich ja neue Traditionen ausdenken. So. Ja. Es gibt ja gewisse Dinge, vor denen, also Duelle oder zum Beispiel. Früher mega ritualisiert, man konnte Leute zum Duell herausfordern, du hattest eine Pistole dabei, dann gab es da so ein Fail, dann wurden die erschossen, dann so und jetzt weg. Aber da gibt es ja irgendwie auch neue Sachen, wo neue Rituale entstehen, wo es dann vielleicht auch mal irgendwie so Regelbücher gibt. Es gibt ja irgendwo bestimmt ein Regelbuch für Duelle, wo dann drin steht, genauso läuft. Aber gibt es sowas heute auch noch? Hm. Aber Statuen ist ein guter Punkt. Von welchem heute lebenden Menschen gibt es in 100 Jahren eine Statue? So. Also, jetzt möchte ich mich zunächst bedanken für diese Frage. Mhm. Und ich als jemand, der sich damit schon lange beschäftigt hat und oft nächtelang daran gesessen hat an diesem Problem, möchte kurz einmal ausführen, was es hieß, eine Statue von sich zu hinterlassen. Mhm. Einem war es wichtig, unendlich zu leben. Es war wichtig, der Nachwelt zu zeigen, wer man war. In Stein gemeißelt. In Stein gemeißelt ist ja auch ein geflügelter Ausdruck, den wir heute noch kennen. Ja. Und das wollte man. Man wollte der Nachwelt von sich erzählen. Man wollte unendlich da sein, man wollte nicht unsterblich sein. Und das ist in der heutigen Welt auf andere Weise möglich, einfacher. Mhm. Zum Beispiel, indem man ein Musikalbum herausbringt. Ein oder Meme. Ein Meme einen eigenen von Filter sich. Entwirft. Oder aber, sagen wir mal, zumindest auf der Bravo 75, Bravo jetzt 75, einmal im Background Summer singt. Ja. Das ist halt auf andere Weise möglich. Deswegen ist das Prinzip Statue irrelevant, weil jemand, der so berühmt ist, dass es ihm, dass man nicht sagen würde, what, der kriegt eine Statue, wo man sagen würde, okay, ist die logische Konsequenz, der kriegt eine Statue. Jemand, der so berühmt ist, hat sich automatisch schon so quasi eingefärcht in die Geschichtsbücher, dass es den, dass man das Statue nicht mehr braucht als einzigen Weg, um quasi unsterblich zu sein. Aber ich meine, es wurden also so von Politikern wurden doch auch, also es gibt zum Beispiel eine Adenauer-Statue in Berlin. Karl Marx. Das heißt, es gibt auch, also ich glaube, von Kohl ist keine Statue, aber vom Springer-Gebäude in Berlin gibt es auch so Skulpturen vom Kopf von Kohl. Das heißt, es gibt Kohl-Kopf. Schon noch. Entschuldigung. Ey, wir haben gerade Meeting noch gesagt, wir wollen jetzt jeden Gag mitnehmen. Und jetzt kann ich mich nicht, hier hinsetzen und diesen Gag nicht machen. Also, der Mann ist tot, okay? Und deswegen habe ich mir überlegt, ob überhaupt noch Statuen gebaut werden. Also zum Beispiel sowas wie Steve Jobs. Gibt es da eine Statue? So eine Rolli. Ich meine, die ist dann halt recht teuer. Ach komm, Leute, ist das Satire? Ist das halt, es funktioniert für mich einfach Eichstatue. Nicht. Ey, wir sind heute ganz gesellschaftskritisch und ja, so ganz tagesaktuell eklig. Ich glaube, der Personenkult geht auch nicht, kommt auch außer Mode, weil ich glaube, das Vergessen ist in unserer Gesellschaft nicht mehr präsent. Die Römer dachten sich, Freunde, wenn wir jetzt keine Statue bauen, kennt den Kerl in 10 Jahren niemand mehr. Wir sind alle tot. Weil Lebenserwartung ist vielleicht 9. Wir sind alle straight tot in ein paar Jahren. Deswegen lass uns jetzt bitte schnell eine Statue bauen, sonst ist der weg. Aber heute hat man die Gefahr, also niemand macht sich ernsthaft Gedanken, dass jemand Steve Jobs vergessen könnte, weil es gibt einen Wikipedia-Artikel, es gibt 1000 Dokus, es gibt einen Film. Auch er selber nicht. Und Leute, die so weit gebracht haben, dass sie eine Statue bekommen, dann irgendwann in der damaligen Zeit, waren auch Narzissten, klar. Also niemand kommt so hoch, vielleicht, es sei denn damals, ja gut. Stimmt, die haben sich ja das selber bauen lassen. Nee, erst nach dem Tod. Oft haben die sich das oft selber bauen lassen, doch. Nee, aber zum Beispiel, wenn du so Statuen auf Pferd hast, dann zeigen die Hufhaltung der Pferde zeigt ja an, wie die Person gestorben ist. Wenn beide Hufe vorne in der Luft sind, dann ist er in der Schlacht gestorben. Oder wenn ein Fuß auf dem Boden ist, dann ist er seinen Verletzungen aus dem Krieg Pferd erlegt. Gefallen. Sowas ist kein Witz, einfach wahr. Und deswegen, ja, ich habe Gag gemacht, wenn das Pferd auf der Seite liegt. Aber ist halt einfach faktisch gefallen. Einfach korrekt. Gut, und deswegen ist okay, dann lassen wir die Scheiße ja auch einfach. Deswegen sein. Muss das ja posthum errichtet worden sein. Das muss war eine posthume Errektifiktion. Deswegen ganz. Ich hasse uns mittlerweile. Ich kann selber nicht mehr. Leute, wenn ihr gerade das Gefühl habt, was ist da jetzt anders mittlerweile und soll ich es ausmachen vielleicht? Soll ich die anderen Folgen noch hören? Mir geht's gerade selber, ich kann das selber ganz schwer ertragen, wie wir gerade reden. Ja. Nee, deswegen, ich glaube, die vergessene Angst gilt in Vergessenheit und deswegen ist es nicht mehr nötig, heute Gags Statuen sind zu ein großes Problem, weil aus aktuellem Anlass ist es nun mal so, dass ich weiß um jemanden, der sich einen bestimmten Grabstein gewünscht hat, aber das umzusetzen wäre wahnsinnig lächerlich. Mhm. Es gibt nämlich bei Friedhöfen komischerweise stellen die vorne die Steinmetze nicht mehr die normalen Grabsteine hin, sondern die ja weiß, dass die Steinmetze diese Grabsteine anbieten, sondern so crazy Grabsteine, so Pyramiden oder beispielsweise einen großen Elefanten. Jetzt kenne ich jemanden, der sich gewünscht hat, diesen großen Elefanten als Grabstein zu bekommen, wo aber jetzt alle Verwandten geschlossen sagen. Das ist aber fies. Dieser Elefant, ich meine, das macht auch alle darum liegenden Gräber lächerlich. Das ist wie so ein, das ist ein großer Mittel. Auch der Friedhofsvorsitzende sagt auch, sorry, dieser Elefant ist jetzt nicht das, was wir uns für diesen Friedhof erhoffen. Ja. Alle in der Kette sind dagegen, außer die Person, die gestorben ist. Jetzt will man dem aber auch nicht den Wunsch verwehren, diesen Grabstein zu nehmen. Schwierig. Schwierige Situation. Aber ich glaube, ich meine, diese Person ist tot. Die wird jetzt auch nicht merken, dass jetzt, was das für ein Grabstein kommt. Aber alle Personen, die anwesend waren, meinen, ja, Leute, aber mein Pizzagrabstein macht ihr trotzdem, oder? Also jetzt, Leute, alles bricht gerade zusammen. Ich hab euch auch mal gesagt, wenn ich sterbe und ihr dann alle da bei guter Arbeit sitzt oder im Neo-Magazin sitzt und sagt, Stefan hätte es gewollt, wenn wir weitermachen. Ja. Hier nochmal offiziell. Ich will nicht, dass ihr weitermacht. Ich will nicht, dass ihr das nicht mehr erzählt. Ich will, dass ihr nichts mehr weitermacht. Dass ihr, auch wenn ihr sagt, ja, wir trauern jetzt und wir lachen jetzt, aber er hätte es so gewollt, dass wir weiterlachen. Ja. Nein. Ich will von euch, dass ihr die ganze Zeit trauert. Du willst, dass gesamte Medien Deutschland aufhört, auf einen Schlag. So, und wer das nicht tut, der widersetzt sich meinem letzten Willen. Ja. Beziehungsweise meinem, nicht meinem letzten Willen, weil ich den jetzt schon äußere und ich habe noch andere Willen danach, aber mein jetzt die aktueller Wille. Ja. Man hat es oft nicht in der Hand, was nach seinem Tod geschieht. Hat vielleicht auch doch. Ja. Weiß man alles nicht, wenn man weiß so wenig. Woran glaubst du? Weil, guck mal, wir machen oft Scherze, aber ich würde ganz ernsthaft von dir wissen, woran du glaubst. Was ist nach dem Tod? Ja, da muss ich leider die langweiligste mögliche Antwort geben. Nichts. Einfach nichts halt. Ne? Nichts, gar nichts. Es ist, aber das ist unvorstellbar. Unvorstellbar. Aber auch da der klassische Atheisten-Slogan, das ist halt genauso wie vor der Geburt. So, das ist auch unvorstellbar und das kann man sich auch nicht vorstellen, aber ja. es war halt mal so. Ja. Du warst faktisch mal nicht da. Du warst deswegen, für eine unendlich lange Zeit nicht da. Richtig. Bist jetzt für eine endliche Zeit da und dann wieder für unendliche Zeit nirgendwo. Wir sind ja. Unendliche Zeit nirgendwo. Deswegen ist es halt, ja. Schreib's in die Kommentare. was passiert nach dem Tod? Weißt du, die kreativste Antwort gewinnt dein T-Shirt. Bevor ich mir die Frage stelle, gibt es ein Leben nach dem Tod, versuche ich mir die Frage zu stellen, gibt es ein Leben vor dem Tod? Okay, alles klar. Und, das ist die langweiligste Antwort. Das war die langweiligste Antwort. Was willst du noch machen, bevor du stirbst? Tatsächlich habe ich es gerade eben noch zu jemandem gesagt. Das ist wirklich was, was ich. Das Einzige, was ich erleben will, bevor ich sterbe, ist. Sex. Ist es, Aliens zu begegnen. Das Einzige, was ich will in meinem Leben. Okay, ich sehe schon. Stefan liegt im Sterben, Todesbett und wir sagen, Renate, bitte, zieh den Gummi, zieh den Anzug an. Wir haben es gesprochen, es war sein Wunsch. Nein, ihr könnt mich dann auch nicht so verarschen, weil ich habe bis dahin alle Bücher gelesen, ich weiß, wie Aliens aussehen müssten zu dem Zeitpunkt. Sie bestehen aus Gas und sind auf einer niederfrequentigen radioaktiven Ebene sichtbar. Also, ich weiß es. Ciao. Ich bin ein Riesenarsch doch im Sterbebett. Aber, also, tatsächlich ist es... Weil dann kann ich beruhigt sterben, weil dann weiß ich, ich bin ein noch wesentlich unwichtiger Teil im Gesamtgefüge des Universums, dass es keine Mühe der Welt lohnt, es sich aufgenommen zu werden, um sich vielleicht unsterblich zu machen, wo wir am Thema Statue zu werden, wenn es Aliens gibt. Du kannst nichts, du hast nichts mehr in der Hand. Weil dann gibt es de facto unendlich verschiedene Wesen über irgendwo. Und ich selber hab an mich den Anspruch, mich über meinen Tod hinaus irgendwie zu verwirklichen. Aber jetzt mal ganz kurz, wenn du jetzt die Wahl hättest, Szenario A, Aliens werden entdeckt eine Woche vor deinem Tod oder Aliens werden entdeckt eine Woche nach deinem Tod. Mir wäre doch wesentlich lieber, wenn sie entdeckt werden nach meinem Tod. Weil wenn ich im Sterben liege und ich sage Aliens und sage, oh nein, ich werde nie rausfinden. Jetzt tun sich ja wahnsinnig viele Fragen auf. Was hören die für Musik? Mhm. Was machen die für Filme? Wie viele Geschlechter haben die? Aber die stellen sich jetzt ja auch schon. Wie haben die Probleme? Nee, aber jetzt sind es Fragen, auf die tatsächlich Antworten kommen. Weil es dauert halt jetzt immer irgendwie lange, bis die Strahlen von deren Planeten zu unserem kommen. Und du weißt, okay, all diese Fragen werden jetzt bald beantwortet. Aber ich krieg's gerade nicht mehr mit. Das ist auch viel schlimmer. Als einfach Nee, aber wenn du stirbst, weißt du, also. Ja, aber das Wissen, du hast keinen Payoff mehr. Die Unendlichkeit des Universums legt nahe, dass es so ist, dass es noch welche gibt. So. Ja. Wahrscheinlich ist es so, dass die niemals uns erreichen können, aufgrund der Entfernungen und so weiter. Aber doch, also die Unendlichkeit legt es nahe. Aber ist ja nicht, Universum ist ja nicht unendlich. Ja, auch da gibt es ja Diskussionen, aber ja, okay. Lassen wir das auf sich beruhen. Die Größe des Universums legt nahe, dass es so ist. Ja, aber Größe macht ja noch keinen Inhalt aus. Wollen wir weiterreden oder wollen wir uns an diesem Punkt aufhalten? Du hast eine endliche Menge an Masse, die beim Urknall vorhanden war. Und du hast eine scheinbar unendliche Motivation, gerade diesen Gespräch zu beenden. Oh. Es liegt nahe, dass es Außerirdische gibt, außerirdische Lebensformen. Und die Fragen stellst du dir jetzt eh schon alle. Wenn ich sterbe, weiß ich also, dass irgendwann in einer unendlichen Zeit Fragen beantwortet werden, für wen auch immer. Das heißt, dieses Payoff hast du dann eh nicht. Ob das jetzt eine Woche nach meinem Tod oder 3 Milliarden Jahre nach meinem Tod passiert, ist egal. In dem Moment, wo es vor deinem Tod passiert, ist es die einzige Möglichkeit, wo du was davon hast. Aber es ist doch besser, Hunger zu haben, als Hunger zu haben und vor dir steht Essen, das du nicht essen kannst. Und genau so ist es doch. Du hast Wissenshunger, aber du hast das Essen schon vor dir, kannst es aber nicht essen, weil du gleich stirbst. Aber du dann siehst es. Nee. Also, nein, vor allem, weil das keine Frage beantwortet. Also, das ist insofern ein unpassendes Beispiel, weil du halt allein durch den Fakt, dass Aliens entdeckt werden, schon so viele Fragen, die Gewissheit hast. Ja, die Gewissheit hast. Teil-Payoff, ja, aber den ja, doch, Großteil genau. Und ja, klar, Großteil nicht, aber die Gewissheit, dass du ja, ein wesentlich unbedeutenderer Teil des Ganzen bist. Und das finde ich einfach beruhigend. Das finde ich so beruhigend, dass ich dann gut sterben könnte. Und ich würde auch, wenn jetzt heute eine Alien-Version stattfindet, klar würde ich so lange versuchen zu überleben, wie es geht, aber wenn ich sterbe, dann ist doch okay. So, dann, weil das Einzige, was ich will in meinem Leben, ist, mich über meinen Tod hinaus zu verwirklichen. Mhm. Und wenn das dann in die Unmöglichkeit rückt, dann sehe ich auch keinen Sinn mehr. Gut, ich dachte als Antwort eher an sowas wie, du würdest gerne mal auf dem Himalaya steigen oder so. Aber auch gute Antwort. Ja, vielen Dank. Vielen Dank dafür. Ach ja. Aliens. Aber ganz kurz, es gab doch zum Thema Außerirdische, es wurde doch mal diese Platte in den Weltraum geschossen, mit den ganzen so. Mit den Black Eyed Peas. Tatsächlich sind die da drauf. Ja, mit den Black Eyed Peas und mit Beethoven und so. Und wo halt irgendwie so die wichtigsten Formeln, die Menschen rausgefunden haben, drauf sind und so das Wichtigste, was die Menschen geschafft haben. Wann gibt es da ein Update? Gute Wann Frage. Sagt man, okay, jetzt 2.0. Jetzt kommt eine neue Platte mit, jetzt das neue Album der Black Eyed Peas ist draußen. Das müssen die auch mitkriegen. Ich glaube, die haben jetzt, zweite Staffel Seinfeld, die haben jetzt gerade, Voyager oder so, hat jetzt gerade das Sonnensystem verlassen. So, das ist ja gar jetzt. Nichts, ey. Ja. Ja, das ist ja so lame, das wird nie irgendwo ankommen. Aber ist schon trotzdem ganz cool. Vor allem schicken wir ja auch, es gibt ja SETI, das ist The Search for Extraterrestrial Intelligence, ist irgendwo von der Universität Kalifornien oder so, wird das immer gemacht. Und die suchen halt danach aktiv und die schicken die ganze Zeit so ein Signal ins All. Und in diesem Signal geben die Preis, wo wir sind, wie unser DNA aufgebaut ist, wie groß Menschen sind, worin sie leben und wovon das Signal geschickt wurde. Und das alles kann man ganz einfach mit Nullen und Einsen dechiffrieren, da weißt du genau, was es für ein Muster ist und schickt die Anleitung, wie man es liest, quasi mit. Und das kann jede Lebensform, also statistisch fast jede, die meisten Lebensformen können das dann entschlüsseln. Und das ist schon auch irgendwie gruselig, weil da gab es auch damals so eine moralische Diskussion, ob das überhaupt sinnvoll ist, so, das zu verraten. Position zu verraten. Ja, ja. Ich sehe einfach nur so einen Planeten voller Biber. Und dann so ein Biber, dann kommt so bieb, bieb, bieb, bieb, bieb, bieb. Und der Biber nur so. Und nie wieder hat man was und von ihm gehört. Den Black Eyed Peas gehört. Er hat kurz mit dem Kopf genickt, aber dachte dann so, ach ja, ist ein bisschen ja, veraltete gut. Beats, aber. Ja, also ja, 2006, sorry. Aber ich glaube, in so einer Alien-Suche zu arbeiten, ist doch. Also ich glaube, ich bin ein Mensch, der, wenn er keine Deadlines hat, nichts tut. Ja. Und wenn ich jetzt nicht sagen müsste, hey, der Sketch muss morgen fertig sein, würde ich ihn den Rest meines Lebens nicht schreiben. Ja, selbst dann hast du arge Probleme. Ja, aber wenn, ja, okay. Aber wenn ich jetzt wirklich arbeite und man sagt so, und Aliens schon gefunden? Nee, okay, wir sehen uns nächstes Jahr wieder. Aliens gefunden? Nee, okay, wir sehen uns nächstes Jahr. Ja. Du hast keine Motivation, wirklich daran zu arbeiten. Aber du suchst nach dem coolsten, nach der coolsten Antwort aller Zeiten. Einerseits ja, hast aber auch eine unglaublich geringe Motivation, weil niemand erwartet, niemand sagt so, echt jetzt keine Aliens, Leute. Jeder sagt so, ja, da dachte man schon, schade, das nächstes Jahr. Genau. Deswegen, du hast null Motivation. Und jemand wie ich würde einfach sagen so, ach ja, freue ich jetzt am Freitag, ich mache mal Homeoffice am Freitag, Freunde. Ja, aber du musst doch hier die Satelliten ausrichten. Ja, mach ich Homeoffice so. Kannst du von zu Hause? Kann ich schon von Hause. Ich schicke euch eine Mail. Und dann schläfst du halt bis 13 Uhr, dann denkst du, ach ja, ob die so eine Uhr haben, so Tage ohne Pfund. Ja, und einfach so bis seit dem Urknall, einfach so 60 Milliarden Jahre. Und Tage eins. Oder Tage seit dem letzten Pfund, wäre vielleicht lustiger. Das stimmt. Weil das genauso lange wäre. Ja. Fuck, ey. Diese zwei Wochen werfen einen ganz schön raus, so. Ja, das ist hart. Was glaubst du, wie lange müsst ihr mir eine Podcast-Pause machen, bis du alles verlernt hast, was du kannst? Das ist eine gute Frage. Nach meinen Schlittschuh-Skills zu urteilen, ziemlich genau 12 Jahre. Ja, das stimmt. Aber manche Sachen verlernt man nicht. Ich komme mal richtig gut Schlittschuh laufen. Ja, du musst dich räuspern. Das haben wir alle verstanden. Okay, sorry. Mein Gott. Aber das ist echt brutal. Ich lerne ja gerade Klavier, aber es ist so brutal frustrierend. Es klingt egal, was du gerade lernst. Es klingt immer lustig. Ich lerne gerade. Es klingt so, ich lerne gerade gehen. Es klingt immer so ein bisschen lächerlich, aber ich freue mich für dich. Aber es ist so brutal frustrierend, weil du setzt dich hin und du lernst 2 Stunden lang. Und am Ende kannst du, sagen wir mal, 8 Takte des Stücks. Kannst du. Und du kannst sie spielen. Und eine Woche später setzt du dich hin und du kannst nichts. Du hast vergessen, kannst du es technisch nicht mehr. Du hast vergessen, womit man die Tasten drückt. Du drückst auf deinem Schreibtisch irgendwo rum, dann denkst du, nichts da. Scheiße, fuck. Und du denkst dir an dem Punkt einfach, mir, dann können wir es lassen. Du musstest jetzt nochmal 2 Stunden arbeiten, um wieder auf dem Punkt zu sein, wo du das letzte Mal aufgehört hast, um dann weiterzumachen. Ja, deswegen ist Sport ja auch so frustrierend. Mir ist schon klar, dass man irgendwann auch die Fähigkeit, Dinge zu behalten, steigert und man einfach sein Gehirn so umpolen muss, dass es sich auch Dinge merken kann. Weil Gitarrenstücke, die ich vor 3 Jahren gelernt habe, kann ich heute noch blind, völlig einfach reingebrannt in mir. Einfach, weil ich dafür die richtigen Synapsen habe, weil ich auch einfach gut Dinge neu lernen kann, wenn sie in dem Kontext stattfinden, in dem ich schon mal Dinge gelernt habe. Mhm. Das heißt, das muss alles noch passieren für Klavier. Aber bis dahin, es ist so fucking frustrierend, ey. Es ist richtig frustrierend, aber... Ey, glaube ich. Ja, man muss dranbleiben. Ich bin auch noch nicht weitergekommen mit meinen Posaunen-Skills. Ja. Ich habe mir überlegt, also ich habe mir, das ist ja mein großes, dass die Stefan Tietze Musikschule sich jedes Jahr das billigste Musikinstrument einer Art zu besorgen. Ja. Nächstes Jahr werde ich mir eine Trompete kaufen. Gibt jetzt von Thomann eine Plastiktrompete? Ja, es gibt immer, also Thomann ist die beste Seite der Welt. Und wirklich, das ist deine Aussage. Thomann ist die beste Seite der Welt. YouTube. Google. Amazon. Aber gut, Thomann ist auch gut. Thomann ist eine richtig gute Seite. Ich spreche in Extrem. Ich funktioniere nur in Extrem. Okay. Thomann, ich hole mir von jedes Jahr hole ich mir von einem Musikinstrument die billigste Variante. Weil ich weiß, es ist eine Phase, die werde ich überstehen. Nach 2 Wochen ist die vorbei. Und ich habe mir jetzt schon die billigste Geige gekauft, die billigste Trompete gekauft. Du hast eine Geige? Das wusste ich gar nicht. Doch, die billigste Geige der Welt. Wie viel hat die gekostet? Die sind immer noch relativ teuer. So 112 Euro oder so kosten die dann. Geige ist das nicht fair. 160. Die billigste Ukulele habe ich mir gekauft. Und nächstes Jahr ist entweder das billigste Banjo oder die billigste Trompete dran. Weiß ich noch nicht genau. Und da lerne ich dann immer Musikinstrumente. Weil ich glaube, das hilft auch. Ist auch fürs Gehirn, glaube ich, nicht so schlecht. Ist eine gute Investition. Also Musikinstrumente sind eh eine gute Investition immer. Ja. Ich bin auch wahnsinnig stolz auf meine Großcousine, die jetzt anfängt, Saxophon zu spielen. Und die jetzt irgendwie, die ist jetzt gerade in der 4., 5. Klasse und die hat jetzt schon dieses große Saxophon bekommen und wurde jetzt in die Big Band aufgenommen. 2 Jahre bevor normalerweise Leute in die Big Band aufgenommen wurden. Und spielt jetzt einfach, sieht einfach ein bisschen lächerlich aus, weil sie klein ist. Wie alt ist man in der 5. Klasse? So 10 oder so. Und hat so ein großes Saxophon, spielt einfach in der Big Band mit den großen Jungs, die glaube ich alle ein bisschen angepisst sind. Aber das ist schon cool. Weil das ist cool. Musik ist immer cool. Auf jeden Fall. Musik ist cool. Nicht nur anhören, sondern auch selber spielen. Mach doch mal einen Podcast. Musikalisch kann auch lustig, sage ich an der Stelle. Da. Ich habe mir letztens überlegt, ob ich das... Ich habe irgendwie Bock zu streamen. Ich habe Bock zu streamen irgendwie. Ich weiß nicht warum, aber irgendwie baut sich... Entweder ein Karriereplan B, den ich mir gerade aus irgendwelchen Gründen suchen möchte. Kann ich mir nicht erklären, wie du darauf kommst. Dass sie mir einfach sagt, weil Stream ist mega leicht, so, wenn du das einfach ein Jahr lang machst, dann hast du deine 10.000 Follower und dann kannst du es auch machen, irgendwie, um was zu erreichen, ohne jetzt einfach nur für dich hinzustreamen. Deswegen dachte ich mir, entweder streame ich Dota, was aber niemand interessiert, weil ich bin schlecht und es interessiert niemanden. Dann bist du auch nicht besser, ne? Oder ich mach's wie Dan Harmon, weil Dan Harmon hat gesagt, er muss abnehmen und macht immer Sport und um sich zu motivieren, streamt er das. Das ist das Beste der Welt. Und da dachte ich mir so, das mache ich auch mit Klavierspielen, dass ich mein Klavierspielen streame und dann irgendwie. Auch, weil ich glaube, mein größter Antrieb ist Narzissmus. Hm. Und dann muss ich mich auch anstrengen. Weil dann will ich gut aussehen. Ah. Und ich glaube, es ist ja nur clever, einfach auch seine Schwächen oder seine Charakterzüge, die einem vielleicht nicht so gut gefallen, auch so zu nutzen, um am Ende sich selber auszutricksen, um am Ende ein gutes Ergebnis zu haben. Nicht schlecht. Ich glaube, ich nehme ab jetzt, indem ich nichts mehr esse, indem ich die ganze Zeit filme. Und nicht mehr esse. Also, nie wieder esse. Du gehst aber jetzt auch regelmäßig pumpen, mein Freund. Zweimal die Woche. Was habe ich da heute gehört? Was habe ich heute gehört, was der gute Mann stemmt? Was habe ich gehört? Ich stemme 10 Kilo. Oh, ja, nicht schlecht. Was? Ja, das ist für jemanden, der vor ein paar Wochen noch die Stange alleine in die Luft gestreckt hat. Aber jetzt nenn mich jetzt dumm. Dumm. Nenn mich doof. Du bist dumm. Nenn mich doof. Dummer, du bist rassistisches dummer, rassistisches Arschloch. Aber die Bewegung, mit der du diesen Benchpress machst, dieses, ja, ne, die brauche ich im Alltag. Die ganze Zeit brauche ich im Alltag. Du drückst von der Brust etwas weg nach oben. Das ist doch dieselbe Bewegung wie ein Liegestütz. Exakt. Ja. Aber in einem Liegestütz drückst du doch dein Körpergewicht nach oben, was viel mehr ist als 10 Kilo. Ja. Also warum kannst du nicht viel mehr? Du kannst doch einen Liegestütz. Ich kann keine Liegestütze. Das ist die einfache Erklärung. Du kannst doch einen Liegestütz. Ich kann einen Liegestütz. Ja eben, aber du musst es ja nur einmal drücken. Ja, nee. Das aber du wiegst doch 80 soll, Kilo. Wir machen 12 Bewegungen, mache ich. Aber warum kannst du denn 80 Kilo Liegestütz, aber nur 10 Kilo Benchpress? Das verstehe ich. Wiederholungen geht's ja. Ich mache 3x12 Wiederholungen. Nee, aber ich könnte nicht 36 Mal mein eigenes Körpergewicht in die Luft strecken. Und ich wiege deutlich mehr als 80 Kilo. Nee, bei Push-Ups hast du ja nur einen Winkel, da drückst du ja nicht dein ganzes Körpergewicht hoch, ne? Du hast ja so Das stimmt, du hast auch einen Hebel. Dazu. Aber du schon wesentlich mehr als 10 Kilo drückst du in die Höhe. Ja. Aber dein Kopf wiegt, was wiegt dein Kopf? Mein Kopf wiegt eine Menge. Ich würde sagen, solide 9 Kilo. Nee, vor allem wegen der Metallplatte, die mir eingesetzt wurde, weil ich als Kind gegen den Baum gerannt bin, die ist deutlich schwerer. Ich kenne jemanden, bei dem ist ein Kind gegen einen Baum gelaufen, war dann tot. What? Was war das denn für ein Baum? Ja, was ist das für ein Kind? Peugeot-Baum oder was? Bitte? Was? Peugeot-Baum? Ja, das ist eigentlich kein Baum, sondern ein Auto. Die Gag-Erklärschule, wie Gags nicht funktionieren sollten. Die Negativbeispiele heute. So und hin will. Du, manchmal muss man experimentieren. So, ja. Was ist dir vorgefallen? Der Krebsbaum, und könnte man sagen. Ihm standen die ganze Welt der Baumgags, der Kindergags, der Todgags lagen ihm vor den Füßen. Ja. Er hat sich für Peugeot-Baum entschieden. Ja, ich möchte kurz erklären, wie das dazu kam. Ja, rückblickend, glaube ich, hätte ich eher sowas wie AIDS-Baum oder Krebsbaum sagen sollen. Das ist eigentlich gar nicht, das ist wie wenn du jetzt sagst, irgendwie, keine Ahnung, ja. Ihm ist irgendwas passiert, dann sagst du, ja, sein Onkel hat das gemacht, dass du eigentlich ein düsteres Ding implizierst. Genauso würde ich sagen, Eis gegen Baum gelaufen. Ah, ja, und wer hat den Baum gefahren? So, und du implizierst ein wow. düsteres Schicksal. Das heißt, du hast an daran gedacht, dann an Automarke gedacht, dann richtig. Kam Peugeot als erstes heraus ja. und dann der Peugeot-Baum. Also die least. Es war nicht ideal, das gebe ich ganz ehrlich zu, aber ich finde es auch ein bisschen hart, wie ich gerade rangenommen bin. Aber gut, hey, nur so wird man besser. Ja. Du gehst auch, du bist in Zeitdruck, ne? Habe ich gemerkt. Gehst du heute noch pumpen oder was? Gehst du noch ballern? Der einzige Grund, warum ich gerade eher aus dem Meeting herausgegangen bin, dich mitgeschleppt habe und wir jetzt eher schon aufnehmen, ist, weil ich nicht nachher um 20 Uhr zu Hause erst sein will, um dann nicht mehr ins Fitnessstudio zu gehen, weil dann ist meine Ausrede zu gut, nicht mehr ins Fitnessstudio zu gehen. Das stimmt, das ist und deswegen das will ich jetzt lieber eher zu Hause sein, um keine Ausrede zu haben. Ich bin so wenig diszipliniert. Nee, aber das ist tatsächlich wichtig. Ich hab jetzt gemerkt, wir trinken ja seit langem Huel. Du bist besser als ich darin. Du bist wesentlich selbstdisziplinierter als ich. Und ich habe gemerkt, dass ich dadurch relativ solide abnehme. Und damit ist meine Motivation, Sport zu machen, negativ. Absolut unter null. Auf gar keinen Fall. Und das, also ich glaube, ich werde ihr merkt, Sport fit kann auch lustig. Ich sage mal eher zu so einem, also, fit kann auch babbeln. Fit kann auch weggelassen werden geworden. Ja, absolut. Fit ist auch entbehrlich. Ja. Ja. Fit, dich schaut eh niemand an. So sowas in der Ecke. Genau wie ich heute gesagt habe, was unfassbar lustig war, weil ich ein Genie bin. Ich habe gesagt, dann habe ich irgendwann Muskeln, dann kann ich irgendwann die 50 Kilo stemmen und dann... Was dann? Ich werde meinen Lifestyle nicht ändern, werde nicht irgendwann anfangen, Leute zu verprügeln auf der Straße oder werde auch nicht anfangen, Türsteher zu sein. Was mache ich? Wofür mache ich das eigentlich alles? Attraktivität, Gesundheit? Gut. Okay. Aber bist du mit deinem aktuellen äußerlichen Aussehen unzufrieden? Ja, absolut, klar. Aber oder geht es dir nur darum, wie du dich fühlst, dass du... Ist auch ein bisschen das. Oder? Meine Haltung ist furchtbar. Ich habe mich noch nicht mal von der Seite gesehen. Ja, das darf man nicht machen, ey. Profil, ne? Alles, was so Hals- und Nackendinge angeht. Ich hab damals die einzige Staffel Dschungelcamp, glaube ich, die ich gesehen habe. Und da war dabei dieser Quizmaster, der dann gewonnen hat am Ende. Walter Freibald. Hat nicht gewonnen, aber. So, und der hat eine unglaublich krumme Körperhaltung. Und ich konnte mir das nicht angucken. Weil ich immer so selbst gewahr wurde. Jemand, der fechtet, hat mir mal gezeigt, wie man richtig steht. Und wenn ich versuche, richtig zu stehen, muss ich wirklich mit ganzer Kraft meine Schultern nach hinten drücken. Aber das wirklich. Ist Aufwand, ne? Kraftaufwand. Keine Spur von Natürlichkeit, sondern ich bin schon so krumm, dass natürliches Stehen für mich Kraft erfordert. Sieht auch komisch aus. Sieht auch nicht natürlich aus. Ja, also bei mir Kraft, auch. Also nicht nur, dass ich nicht reflexartig mache, sondern muss es wirklich Kraft aufwenden. Und da komme ich da nicht mehr raus. Ich komme noch nie wieder zurück. Also ich kann doch jetzt nicht den ganzen Tag, meine Schultern sind noch hinten drin, sehe aus wie so, komm, der Vollidiot. Sieht so aus, als ob du jemanden nachmachen willst, der die richtige Haltung hat. Ja, es funktioniert nicht mehr. Du siehst aus wie ein Alien, was irgendwie dem beigebracht wurde, zu gehen wie ein Mensch. Ja, der Körper ist der Schwachpunkt des Menschen. Oh. Hätten Menschen keine Körper, wäre alles besser. Ich glaube, so in ein paar Jahren sind wir nur noch Maschinen mit einem Gehirn. Oder sagen wir mal, das Einzige, was wir brauchen, das Einzige, was uns auszeichnet, ist unser Gehirn. Oder nicht? Nein, natürlich nicht. Auch noch die Frage, die du stellst, ist, wird unsere Gesellschaft immer oberflächlicher? Ist äußerliches Aussehen in der Zukunft wichtiger als heute? Und ich würde sagen, interessante Frage. Eine Frage fürs nächste Mal. Eine Frage das war's. Ey, lass uns nie wieder so eine Folge auf. Wir driften einfach langsam in so ein ernsthaftes Gesellschaftsmagazin an, was einfach schrecklich ist. Zwischen zwei alten Männern, die jeglichen Bezug zur Realität verloren haben. Ja, ja. Lass uns über die modernen Medien reden. Nee, lass uns nicht. Immer wenn ich in so einen Podcast reinhöre und dann so, ja, lass uns über Politik reden. Nee, einfach nicht. Wir sind komplett verdrossen. Ich habe gestern Wieso geguckt. Keine Ahnung warum. Wieso? Oh, dieses ZDF-Magazin, dieses Verbrauchermagazin. Und dann hat der Typ anmoderiert mit, ja, ein neuer Trend ist in den Schulen eingezogen in Deutschland. Alle haben sie diese kleinen Geräte, die sich in der Hand drehen lassen, Fidget Spinder. Und ich dachte mir so, oh Gott, du bist gerade das Klischee eines alten Mannes, der über jugendliche Sachen spricht. Ja. Oh, über diese Jugend, das ist so furchtbar. Ja. Ich meine, das ist natürlich eine Scheißhaltung. So, oh, Erwachsene dürfen nicht sagen, Du gibst einmal das Wort auf YouTube ein, schaust dir ein Video an und weißt, wie es ausgesprochen wird. Richtig. Es ist nicht so schwierig. Fidget Spinder. Es ist nicht mal falsch ausgesprochen, es ist einfach ein falsches Wort. Vielleicht meinen die aber auch was anderes einfach so. Sie haben sich leider für den falschen Trend entschieden. Der Beitrag ging tatsächlich um Fidget Spinder, aber das ist eine andere Geschichte. Ja, ich finde das auch so gut, dass das sofort so auch als therapeutische Wirkung, dass diese therapeutische Wirkung dieser Fidget Spinner immer betont wird. So, das ist ja für ADS-Menschen zur Entspannung und so. Wenn man denkt, so, warum betont man das ständig? Ja, jedes Gerät kann irgendwie therapeutisch eingesetzt werden. Auch ein Ball kannst du irgendwie in der Reha einsetzen oder in der Physiotherapie. Aber so what? Es ist primär ein Spielzeug. Ja. So, warum muss man das so überbetonen, dass es ja auch etwas Besonderes hat? Das ist ein Spielzeug. Aber als ich ganz klein war und Gameboy hatte, und da hat er begrenzte Funktionen. Da hat man den Eltern das gezeigt und die Eltern haben gesagt, wow, das war's, so, das findet ihr gerade cool, okay. Ein paar Jahre später, Tamagotchi wurde in wieder. Man hat Tamagotchi, hat es den Eltern gezeigt. Das ist das alles, was es kann, okay. Das ist jetzt, dann hat man immer Beyblades gehabt. Kreisel. Das ist alles, was sie können. Man kann sie kreiseln und mittlerweile hat man Drehdinger, die man einfach nur irgendwie gefühlt es sind. Geht echt Jugendtrends rückwärts. Werden immer primitiver. Wir haben einfach einen Würfel wieder. Ja, einfach nur so einen Stock. Ja, so einfach nur einen Stock, den man dann so cool flippen kann. Wenn so Sachen hochwirft und dann drehen kann. Schneidet diesen Kommentar auf Florentin gerade aus und guckt 5 Jahre in die Zukunft, da sind diese Stöcke in. Ja, es könnte tatsächlich sein. Aber die sind dann wahnsinnig gut für Menschen mit Autisten. So. Tatsächlich gibt es ja diese 3 Stöcke. Einfach nur 3 Stöcke, die man, wo man dann mit 2 Stöcken diesen einen in der Mitte balancieren muss. Du meinst S-Stäbchen. Nein. Diese 3 Stöcke mal. 3 Stöcke allein schon hat man. 3 Stöcke in der Hand, 2 Stöcke in der Hand, einen in der Luft und dann muss man den so hin und her schwingen, dass der nicht runterfällt. Und ich glaube, die Trends gehen auch in so eine Richtung, wo einfach dann irgendwann gar keine neuen Produkte mehr gebaut werden müssen, sondern man einfach Löffel verkauft. Der neue Trend, Löffel. Und dann kann man so Löffel so cool so spinnen auf seinem Handgelenk. Die sind jetzt blau. Und dann wirft man die so um und dann alle verkaufen Löffel und die sind einfach Löffel, aber es ist gerade einfach in. War jetzt eigentlich die ganze Zeit die Klimaanlage auf dem... Ja, war maximal an. Der einzige Grund, warum man merkt, dass Sommer ist, wenn man sich das in 18 Jahren nochmal anhört, ist, dass die Klimaanlage konstant im Hintergrund... Die Folgen, wo es im Hintergrund macht. Aber da die Leute ja auch Klimaanlage haben, wenn sie es hören, dann cancelt sich das raus. Verstehst du, wie es funktioniert, Klimaanlagen? Ich habe es mal verstanden. Da ist irgendein Material drin. Schnee? Das Energie Eis? Draus zieht. Eiswürfel? Eine Menge Eiswürfel? Und es kommt Luft rein. Weil in der Summe erzeugt doch ein Kühlschrank zum Beispiel mehr Wärme als Kälte. Wenn du einen Kühlschrank offen stehen lässt, wird das Haus wärmer. Genau, aber du fokussierst halt die Kälte auf einen Punkt in dem Kühlschrank. Richtig. So, das heißt, in der Summe gibt es eigentlich gar keine Kälte, sondern du saugst, du splittest es sozusagen nur auf. Wir bilden uns die ein. Die Kälte splittest es nur auf eigentlich so. In die kalten Teile und die warmen Teile. Die warmen Teile haben immer noch mehr. Du meinst die warmen Moleküle und die kalten Moleküle. Lässt du auf, dass eine Kernfusion entsteht, die Kälte erzeugt. Ich bin mir relativ sicher, dass auf einem abstrakten Level das sogar stimmt, auf irgendwo und auf eine Art. Könnte das sogar stimmen. Stimmt nicht alles auf irgendeinem abstrakten Wege? Ja, das stimmt tatsächlich. Man muss nur tief genug irgendwie in die Quantenphysik gehen und irgendwann ist jeder Satz wahr. Und deswegen ist Wahrheit auch ein wirklich tricky Subject. Und das waren die unsympathischste Folge des Podcast-UFO. Vielen Dank. Florentin Will und Stefan Tietze sagen Danke. Ihr habt euch die Rückkehr gewünscht. Bereut ihr sie schon? Falls ja, schreibt uns an patreon.com/daspodcast-UFO. Ansonsten wünschen wir euch eine fantastische Woche und sehen euch wieder, wenn es natürlich wieder... Aber man muss jetzt tatsächlich sagen, nächste Woche kommt noch eine Folge und dann sind wir erstmal im Urlaub. Und dann gibt's das YouTube-UFO. Denn wir fahren wieder nach New York und dann gibt's eine neue Folge, das YouTube-UFO. Und ihr könnt uns ja gerne Tipps schicken, wo wir hingehen sollen in New York und was wir machen sollen für euch in New York und welche Produkte ihr getestet haben möchtet und was ihr bitte alles wünscht. Auf jeden Fall und ernst gemeinte Tipps, denn wir sind eine Woche in New York und wir haben ja jetzt, nachdem wir das erste Mal da waren und dann total wir brauchen ja nicht mehr die Sightseeing-Tour machen. Oh, geil, können wir jetzt so ein bisschen tiefer gehen in die Stadt unseres Herzens. Können wir ein bisschen tiefer schürfen und falls ihr tatsächlich Insider-Tipps habt oder irgendwelche Restaurants oder Lokale oder irgendwas, gibt es immer Clubs, durch mal Tipps Tanzclubs. Geben. Wir gehen überall hin. Tanzcafés, einfach mal, warum nicht? Ey, kennst du das Prinzip Tanzkarte noch? Nächste Woche klären wir das Prinzip. Geil, Tanzkarte, voll drauf. Viel das Spaß. War Stefan Tietze, macht's und gut, bis nächste Woche. Ciao.